Ich wache morgens auf und frag mich, wo's nur mein Geld hin? Keine Autos, kein Luxus, nur der Beat und was zu petzen. Sag mir, siehst du, was echt ist? Der Ton, der wirklich echt klingt. Wir testen jetzt, wo die Grenze ist. Ja, ich baller, baller, baller den Beat. Der Beat ist mein Freund und ich lauf mit ihm mit. Verfolge den Takt, bis der Gegner aufgibt. Mein Tick ist zu tricksen auf Tickets, ich will es. Verdoppel den Einsatz, mit wem willst du ficken? Verbrennst deine Lippen, wenn du OL backst. Bist Rome so wie ich, aber bist nicht echt. Halt dich fest, legen los mit der Eins. Geh mir aus dem Weg, wie bei Bomb-Bomb-Fights. Ja, jetzt erstmal langsam, ich bin schon zu high. Gold oder Silber ist dir doch egal. Verfolge die Wege, bald sind wir soweit. So bye bye, Monsieur. Geld fokussiert ist die Mission. Ich denk an, wie kann ich überleben dabei. Малая паё, кричи со мной. Трогу тебе надо и руки вверх. Такой крутой. Еду в машине, в Mercedes-Benz. Ich sag dir genau, wo ich gern wär. Mitten in der Sonne, nur ein bisschen mehr. Mach nix verkehrt, merk dir den Satz, somit wär's geklärt. Wo ist der Luxus, wo ist der Benz, wo ist die Karre, wo ist das Geld? Ich wache morgens auf und frag mich, wo ist nur mein Geld hin? Keine Autos, kein Luxus, nur der Beat und was zu petzen. Sag mir, siehst du, was echt ist? Der Ton, der wirklich echt klingt. Wir testen jetzt, wo die Grenze ist. Ja, ich baller den Beat. Ich trage die Waffe in meiner Shorts. Revolver geladen, nutze die Chance. Schnapp mir die Kasse, flüchte im Fort. Mission complete mit Socke auf Kopf. Alles nur Show, wer meint es ernst? Wie wär's mal, wenn du mal in meinen Körper steckst? Ich hab jeden gesehen, keiner war echt. Alles gelogen, verteile die Jabs, los, drop den Scheiß. Schmeiß die Thais, Klotzmodus im Haifi-Style. So dass du weißt, was Meister heißt. Hier ist alles echt, ich erzähl kein Scheiß. Langsam rappen oder triple rhymes. Entweder trägst du deins oder bleibst bei Nike. Smoking pipes, I'm ready to rhyme. Jebo, Maiko, holen wir die Einzug. Ai. Langsam wird's dir drin heißt, mich interessieren kann. Ne Likes, verbiete den Satz oder fest die Lines. Ich bin so weit entfernt von euch, das ist keiner weiß. Mir fehlt die Zeit, seh zu viel Neid. Bruder, wir sind frei, ich leb mein Leid. Du gehst zu steil und schiebst nur halt. Ich hab ne Taktik für Crime und diese Taktik fick zwei, ich sag nur 70 Kilo. Keine Angst, sogar Piranhas kauen mir am Schwanz. Ihr habt genug getanzt, ich rat die Gans. Jetzt wird genatzt, los raus, ihr Punks. Ich wache morgens auf und frag mich, wo ist nur mein Geld hin? Keine Autos, kein Luxus, nur der Beat und was zu petzen. Sag mir, siehst du, was echt ist? Der Ton, der wirklich echt klingt. Wir testen jetzt, wo die Grenze ist. Ja, ich baller den Beat.